Die Master Story, die er vertritt, besteht nicht aus purer Kongruenz von Behauptung und Wirklichkeit. Seine Wahrheit ist eine gefühlte oder besser eine gesollte. Etwas muss nicht wahr sein, es muss nur wahr sein sollen. Damit werden all die anderen, die ebenso behaupten, nur die Wahrheit zu sagen und das Beste für die Menschen zu wollen, ohne aber im Besitz einer ultimativen, gesollten Wahrheit zu sein, automatisch zu Betrügern. Der Agitator, der sogar bereit ist, für die gute Sache über rhetorische Leichen zu gehen, wird durch seine Lügen für seine Fans nicht unglaubwürdiger, sondern bewundernswerter. Die Bedrohung, die Nation steht vor dem Untergang, die globalen Eliten beuten das Land aus, die progressiven Kräfte zerstören die Kultur, die Migrationspolitik strebt den Austausch der Bevölkerung gegen Fremde an, von sinistren Hintermännern gesteuerte internationale Konzerne, anders als die guten, weil Einheimischen, beuten das Volk aus und immer so weiter. Die Welt, die der Protofaschismus zeichnet, ist eine sterbende. Sie braucht eine Wiedergeburt, neu und stärker auf den Trümmern der alten Welt. Wie genau Trump den enttäuschten American Dream seiner Anhängerinnen neu erzählte, betrachten wir im nächsten Kapitel. Grundsätzlich sind er und die von ihm urbar gemachten amerikanischen Ausprägungen des Protofaschismus keineswegs besonders und nicht einmal die wildesten Märchen, die viel zitierten Verschwörungsmythen, die er schürte oder bediente, sind neu. Verschwörungserzählungen als interaktive, faschistoide Märchen. Der Mann war sich sicher, dass er das Richtige tat. Bewaffnet mit einem automatischen Sturmgewehr drang der Familienvater in die Pizzeria ein, in deren Keller man die Kinder gefangen hielt, sie folterte, missbrauchte und ihr Blut schließlich zu einem Mittel verarbeitete, das ewige Jugend schenken sollte. Mit seiner Waffe hielt er die Gäste und Angestellten des Restaurants, die sich ahnungslos gaben, in Schach. Dann suchte er die Tür zum Verlies. Doch nach einigen Minuten musste er aufgeben. Die Pizzeria namens Komet hatte gar keinen Keller.